Vielen Dank für die Einladung, auch im Namen von KIT-Kritik von meiner Gruppe. Wie gesagt, also ich wurde ja schon angekündigt, ich bin Sonja Witte aus Bremen, bin in der Gruppe KIT-Kritik, die das den Sammelband Deutschland, Wunder, Wunsch und Wahn in der postnazistischen Kultur herausgegeben haben. Ich habe auch ein paar dabei, könnt ihr ja später vielleicht mal gucken. Und dazu gab es auch einen Kongress jetzt im Mai in Bremen. Und es ging uns mit diesem Sammelband um eine Kritik an postnazistischer Ideologie deutscher Vergangenheitsbewältigung in der Kulturindustrie und haben dazu verschiedene Leute angefragt, was zu Film, Sport, Computerspiel, Literatur, bildender Kunst, Popmusik, Hörspiel, Fernsehen und so weiter zu schreiben. Gemeinsam ist allen Beiträgen, dass die postnazistische Kultur nicht als Chance einer gelungenen nationalen Vergangenheitsbewältigung begriffen wird, sondern postnazistische kulturindustrielle Vergangenheitsbewältigung der Gegenstand der Kritik ist. Als wir angefangen haben, an diesem Sammelband zu arbeiten, fiel uns auf bei der Konzeption und bei der Auswahl der Texte, dass in den letzten Jahren, also in den letzten Jahren der kulturindustriellen Güter, die in den letzten Jahren erschienen sind, dass da immer mehr die Bedeutung der Generationen, des Generationenverhältnisses und auch des Geschlechterverhältnisses bei der Darstellung der deutschen Nation im Mittelpunkt steht. Und zwar hatten wir den Eindruck, dass Frauen und vor allen Dingen aber die jüngere Generation in den jeweiligen Filmen und so weiter für die besseren Deutschen stehen und dass diese in Abgrenzung zur NS-Volksgemeinschaft Elemente des besseren postnazistischen Deutschlands symbolisieren. Im Vorwort von unserer Gruppe versuchten wir dann theoretisch zu fassen, welche unbewusste Dynamik der Schuldabwehr zwischen den deutschen Generationen sich anhand der Interpretation der kulturindustriellen Vergangenheitsbewältigung in Deutschland fassen lässt. So zu unserem Hintergrund, also wir vertreten die Position, dass eine antideutsche Kritik, die den objektiven gesellschaftlichen Zwangszusammenhang in seiner spezifisch deutschen Qualität denunzieren möchte, immer auch zu reflektieren hat auf die subjektive Vermittlung. Und das bedeutet nicht, dass wir behaupten, wie uns vorgeworfen wurde, dass wir unmittelbare Gefühligkeiten umstandslos zur Gesellschaftskritik erklären, sondern im Gegenteil, dass die subjektive Erfahrung bzw. die Erfahrungslosigkeit der Einzelnen der Kritik zu unterziehen ist. Und dafür bietet für uns die Psychoanalyse ein Instrumentarium, um die Modifikationen in der Kulturindustrie und ihrer Subjekte zu spezifizieren. Also wir in unserer Gruppe hatten uns schon mehrere Jahre lang vorrangig mit Filmen beschäftigt, und zwar mit so ekligen Produktionen wie Das Wunder von Bern, Die Luftbrücke, Die Sturmflut, Dresden, aber auch halt so der, hatte ich schon gesagt, der Untergang und Sophie Scholl und sowas, also sowohl Filme, die sich explizit mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen, als auch die so große deutsche Ereignisse in langweiligen Fernsehmehrteilern zum Gegenstand haben. Also waren die gegenwärtigen kulturindustriellen Produkte der Ausgangspunkt für uns, und von da ausgehend haben wir immer wieder versucht, darüber nachzudenken, wie könnte man sich denn die Entwicklung des Diskurses deutscher Vergangenheitsbewältigung, wie könnte man das fassen. Und für uns in dem Vorwort ging es dann darum, dass wir zum Schluss gekommen sind, dass im Moment vorherrschende Ideologie ist, dass der deutsche Diskurs grob in drei Etappen eingeteilt wird. Also einmal dieses Verschweigen in den 50er, 60ern, dann Konfrontation mit den Verbrechen und Beginn der Aufarbeitung der Vergangenheit im Zuge von 68 und dann erfolgreiche Aufarbeitung und Integration der Shoah in das deutsche Selbstverständnis im Zuge von 1989. Wir stehen dazu. Und für uns war es jetzt die Herangehensweise zu gucken, wie kann man sich jetzt diese Etappeneinteilung vornehmen und was kann uns die Kulturindustrie darüber sagen. Also es ging uns sozusagen darum, diese vorherrschende Etappeneinteilung zu kritisieren und zu hinterfragen. Und zu gucken, dass, wenn man sich die Kulturindustrie anguckt, dass diese zugeschriebene Eindeutigkeit dieser Etappen natürlich so nicht stimmt. Und dies wollten wir nun im Verhältnis denken mit dem hier implizierten Bedeutung der Tätergeneration, 68er Generation, Generation der Enkelin. Und zwar aufgrund der Einschätzung von uns, dass wir sagen, wie die deutsche Geschichte im Moment seit 45 aufgefasst wird oder die Verarbeitung deutscher Geschichte, also in diesem Verschweigen, Brechen des Schweigens gelungene Aufarbeitung, begreifen wir als eine gegenwärtige Ideologie nationaler kollektiver Selbstbeschreibung, die eine nachträgliche Konstruktion der intergenerativen Versöhnung im deutschen Kollektiv impliziert. So, und ich will jetzt versuchen, das jetzt so darzustellen, und zwar kursorisch auch am Beispiel von den in den einzelnen Beiträgen des Buches verhandelten kulturindustriellen Sachen. Also vorrangig an Filmen mache ich das, aber auch, kurz kommt auch TKKG drin vor. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hinbekomme, weil also der Vortrag hier steht unter keinem guten Stern. Also als ich den Vortrag nämlich am Montag vorbereitet habe, ist mein Computer abgekackt und hat die Hälfte des Vortrages konnte der nicht wiederherstellen, dann musste ich den erst wieder schreiben und hatte dann keine Zeit mehr, ihn wiederum zu kürzen, was ich meistens machen muss. Deshalb hoffe ich, dass es jetzt nicht zu lang wird und ich nicht zu schnell werde, um durchzuhecheln. Also müsst ihr mich stoppen, wenn ich zu schnell werde, und mich einfach unterbrechen, wenn es euch zu viel wird. Okay. Okay. Also, die 50er Jahre und Anfang 60er Jahre war nicht einfach die Zeit des Verschweigens, der Zeit des Nationalsozialismus, sondern gerade im Zuge des Mythos einer neuen deutschen Nation, die aus dem historischen Nichts spätestens mit dem Wunder von Bern neu entsteht, wurde nicht einfach nichts gesagt. Zum Beispiel in Filmen über die saubere Wehrmacht, über die Armeehuren, über die Heimkehrer und Vertriebenen und so weiter zivilisierten sich, das ist nichts aufregend Neues, die Deutschen als Opfer der Nazis. Nach 45 schuf die deutsche Nation sich ihren Ursprungsmythos, die wundersame Auferstehung der Nation aus dem Nichts. Die Rede vom Wunder verwies auf die Vorgeschichte als Leerstelle und verlieh der geschäftigen Konstituierung der neuen Volksgemeinschaft sakrale Bedeutung. Indem der Wirtschaftsausschwung der 50er Jahre als Wunder imaginiert wurde, wurden dessen materielle Grundlagenprofite aus Arisierung und Vernichtung durch Arbeit verleugnet. In den 50er Jahren wurde in der bunten Filmwelt des Heimatfilms die alt-neue Ordnung der Geschlechter und Autoritäten wiederhergestellt. In der Rückkehrerliteratur konservierte sich der soldatische Mann im Beklagen seiner Beschädigung. Die Traditionslinien verliefen nicht nur personell und politisch, sondern auch ästhetisch zur nationalsozialistischen Ufer und Veit-Harlands antisemitischen Kostümfilmen. Das soldatische Kollektiv feierte die Wiederaufstehung nun gegen die Nazis, die schon in den ersten Jahren nach der Niederlage als fremde Eindringlinge abgespalten wurden. Das Bild der sauberen Wehrmacht dominierte die Kriegsfilme der 50er Jahre und half mit, die Remilitarisierung der Bundesrepublik vorzubereiten. Wie sich ästhetisch in den 50er Jahren Elemente der nationalsozialistischen Ideologie in der postnazistischen Kulturindustrie in transformierter Form fortführen, zeigt Julia Ansbach in ihrem Beitrag zu unserem Buch am Beispiel von einem Vergleich von Jud Süß und dem Film Schwarzwaldmädel. In Jud Süß wird die antisemitische Aussage sowohl über die explizite Dialogebene als auch über die filmische Gestaltung, also Kamerafahrten, Groß- und Kleinaufnahmen, Detailansichten, Überblendungen und so weiter hergestellt. In Schwarzwaldmädel hingegen, der als erster deutscher Farbfilm 1950 große Erfolge feierte und dann den Boom an Heimatfilmen initiierte oder den Anfang dazu machte, da ist es so, dass es sich die Kamera eher neutral gibt und auch sie auf der Dialogebene die Protagonisten keinerlei antisemitische manifeste Aussagen machen. Die filmische Ästhetik ist eher bieder und konventionalistisch und Schwarzwaldmädel grenzt sich damit explizit vom propagandistischen NS-Film ab und er schafft eine Idylle von heimatlicher Gegenwart, die von der Vergangenheit nichts wissen kann und die ganz echt und ländlich Schutz im Kino bietet. Der Film ist aber bestimmt durch die Entgegensetzung von echt versus falsch, von Traditionen versus Moderne, Land versus Stadt. Gerade die nicht explizit gemachte Verbindung des Gegensatzes von echt und falsch zu antisemitischen Stereotypen bietet dem Publikum die Möglichkeit, sich von den Zumutungen der Verantwortung für die jüngste Geschichte zu distanzieren und gleichzeitig die damit verknüpfte antisemitische Bedeutung zu genießen. Im Zuge von 68 nun wurde nicht einfach nur die Anklage gegen die Nazi-Eltern erhoben, sondern im politischen Diskurs bildeten sich neue Formen der Schuldabwehrstrategien. Ein Beispiel aus Das Erbe der Napola, das ist so eine psychoanalytische Mehrgenerationenstudie, anhand von Interviews mit ehemaligen Schülern der NS-Eliteschule und deren Kindern und Enkeln, erzählt ein Interviewpartner der zweiten Generation, Zitat, ich habe mich mit meinem Vater schon als kleines Kind dauernd über die Gefangenschaft unterhalten. Es war wie ein Spiel zwischen uns. Ich hörte atemlos zu, mein Vater erzählte dann stundenlang. Sicherlich habe ich irgendwie gespürt, dass es ihm gut tat. Aber ich habe nie nach dem Krieg in Russland gefragt. Mein Interesse galt nicht meinem Vater als Täter, sondern eben als Opfer. Er hat die Russen gar nicht verteufelt, sondern eher eine seltsame Zuneigung zu ihnen. Aber die Geschichten waren natürlich solche, wo sie in der Täterrolle waren. Die Autoren schreiben dazu, das Schweigen ist immer das Ergebnis einer interpersonalen Abwehr. Es ist ein Teil eines Kommunikationszusammenhangs, der im spezifisch deutschen Fall gleichsam durch Auslassung konstituiert ist. Das Beispiel zeigt aber, dass es sich in der Interaktion von Vater und Sohn nicht um eine totale Ausklammerung, ein hermetisches Schweigen über den als belastend empfundenen Zeitabschnitt aus der Lebensgeschichte des Vaters handelt. Weder liegt bei diesem Amnesie vor, noch auf Seiten des Sohnes eine mangelnde Neugier. Sein Wunsch nach Erzählung trifft vielmehr auf den Wunsch nach einer entlastenden Darstellung. Gemeinsam wird ein neuer Text hergestellt, der in entscheidenden Passagen entstellt ist, der interpersonell als Kompromiss zwischen Wunsch und Abwehr funktioniert. Also mit diesem Beispiel aus der Napola wollte ich jetzt sozusagen nochmal erstmal ein Beispiel dafür geben, dass selbst wenn Kinder fragen, sich immer auch in der Rede der Eltern etwas entzieht, was aber nicht einfach nur heißt, dass die Eltern nicht wollen, sondern immer auch heißt, dass das, was die Eltern erzählen, für die Kinder auch angsterregend sein kann und sozusagen damit auch auf den Entlastungswunsch gleichzeitig der Kinder treffen kann. Besonders deutlich zeigt sich der spezifische Abwehrcharakter einiger 68er in der antiautoritären Revolte der Kommune 1 beim Protest gegen einen Besuch Adornos in Berlin, wie ein im Juli 1967 verfasstes Flugblatt von Dieter Kunzelmann verdeutlicht. Zitat Kunzelmann, Theodor W. Adorno kommt nach Berlin und spricht über ästhetische Probleme. Er wird über Iphigenie von Goethe, glaube ich, zu uns sprechen, wird unsere Rationalität für diese in Anspruch nehmen wollen. Die ausgestellte antiautoritäre Rebellion richtet sich zielsicher gegen die Kunst als Refugium von Bürgerlichkeit und darin auch gegen unsere Rationalität, die sich längst in Affekt transformiert hat. Nochmal Zitat Kunzelmann, denn wir lauschen nur noch den Worten des großen Vorsitzenden Mao, den Parolen der Revolution. Und jetzt entgleitet den Kommunaden mit der Rationalität auch die Sprache. Was soll uns der alte Adorno und seine Theorie, die uns anwidert, weil sie nichts sagt, weil wir diese scheiß Uni anzünden und einige Amerika-Häuser dazu, für jeden Terrorangriff auf Vietnam eins, weil er keine 1000 Mark für den Vietcong stiftet, das wären Hubschrauber plus 18 tote GIs plus mit ohne Füßen. Die antiautoritäre Abwehr verbindet sich mit Mord- und Vernichtungsfantasien. Zitat Kunzelmann, die Gesellschaft und Adorno verstehen sich ganz gut, horrende Honorare, der eine verzichtet auf Brandstiftung, der andere braucht die Theorie nicht einmal einzusperren. Seine Worte mögen ihm im Mund verfaulen. Die Wut bricht sich Bahn gegen die Opfer und die ehemaligen Gegner des Nationalsozialismus. Erfahrungslos entwickelt sich auch in der Linken eine spezifische Form des postnarzisstischen Charakters. Der Nationalsozialismus galt in den 60er, 70er Jahren weithin als Chiffre für das kapitalistische Schweinesystem und insbesondere das der USA und Israels, Zeichen eines, Zitat, Reiche, ebenso entsetzlichen wie erschütternden unbewussten Versuchs, die konkreten Deutschen und damit die kollektiven Eltern der 68er von der Schuld loszusprechen und diese Schuld zu projizieren auf die kapitalistische Produktionsweise und auf die Juden. Die ideologische Gegenüberstellung Verschweigen versus Tabubruch des Schweigens als Beschreibung unter anderem eines Generationenkonfliktes ist die nachträgliche Konstruktion deutscher Geschichte, die gegenwärtig die ideologische Begründung dafür liefert, dass nun seit den 90ern die Ära angebrochen sei, in der die Geschichte der Deutschen aufgearbeitet sei. Erste und zweite Generation können sich gemeinsam mit der dritten Generation befreit von den Altlasten der Geschichte Schwarz-Rot-Geil ins deutsche Schmusekollektiv pushen. Die Stilisierung der zweiten Generation zum Statthalter des historischen Bruchs verdeckt, dass trotz der 68er-Revolte keine zwingende Notwendigkeit bestand, sich mit dem Nationalsozialismus und seinen Folgen auseinanderzusetzen und die Rebellion der 68er selbst von Entschuldungsstrategien gekennzeichnet gewesen war. Die Betonung wie anti die damalige Generation gewesen sein soll, steht im Dienst der aktuellen intergenerativen Versöhnung im deutschen Kollektiv. Angespornt von der zweiten, der Kindergeneration, wurde spätestens mit der Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung ab 1995 das Gespräch zwischen den Generationen zum offiziellen Modell der Erinnerungskultur. Dieses Modell der Erinnerungskultur verknüpft sich sowohl in der Kulturindustrie als auch in den Privathaushalten mit der von Freud mit dem Begriff Familienroman bezeichneten unbewussten Dynamik von Fantasien und Tagträumen, die sich in die Lücken der erzählten Erinnerungen der Eltern und Großeltern einweben. Erzähltes verknüpft sich mit Wünschen und Erinnerungen und auch der Abwehr der Zuhörenden. Zitat Quindot: Das Bestreben des Kindes, den Vater durch einen vornehmeren zu ersetzen, ist so Ausdruck der Sehnsucht nach der verlorenen glücklichen Zeit, in der der Vater als vornehmster und stärkster Mann und die Mutter als liebste und schönste Frau erschienen ist. Das ist natürlich jetzt erstmal ein Tatbestand, der für alle Kinder gilt. Da ist nichts spezifisch Deutsches dran, dass Kinder ihre Eltern idealisieren und immer versuchen, sozusagen sich ihre eigenen phantasmatischen Geschichten über die Eltern auszumalen. Anknüpfend an die erzählte Erinnerung des elterlichen Lebens wird auf Grundlage der Gegenwart eine nachträgliche Konstruktion der familiengeschichtlichen Vergangenheit in der intergenerationellen Gemeinschaftsarbeit produziert. Die Stilisierung nun nahezu einer ganzen Generation von Anhängern und Anhängerinnen der 68er-Bewegung wirft die Frage auf, inwieweit die allgemeine Auffassung davon, was eine jeweilige Generation ausmache, selbst schon Teil einer Deutung von Geschichte ist, die in Deutschland immer auch kollektive Vergangenheitsbewältigung bedeutet. Auch Thomas Gottschalk gehört übrigens zu den 68ern, das war mir zumindest neu, da war ich ziemlich überrascht, letztens beim Arzt zu lesen, dass Gottschalk meinte, dass Reich Ranitzky einen Verrat an der 68er-Generation verübt hatte, als er den Fernsehpreis mit den Worten ablehnte, dass der im deutschen Fernsehen dargebotene Schund, dass er den nicht mehr ertrage. Und Gottschalk hat dann mit dem Spiegel gesprochen und hat dann gesagt über Reich Ranitzky: Jemand wie er darf uns jederzeit die Leviten lesen, die Totalablehnung war allerdings überzogen. Aber früher hat sich der Reich Ranitzky, Zitat Gottschalk, nie angewidert abgewendet, sondern im Gegenteil Leute wie mich auch mal durch Lob ermutigt. Aber das war früher, Zitat, in einer Zeit, als anständige 68er wie ich neben ihm auch Monty Python und Pardon liebten, in einer Zeit, als Intellekt und Comedy noch keinen Widerspruch darstellten. Nun gut, im Gegensatz zur altbackschen Totalablehnung des greisen Vertreter der Hochkultur hat Gottschalk aus 68 gelernt. Und zwar sagt er: Ich unterhalte nicht Zielgruppen, sondern Menschen. Ob die 7 oder 70 sind, intellektuell oder grenzdebil, in meinem Herzen hat jeder einen Platz. Ich nenne das Familienfernsehen. Ich mache mich gern zum Deppen, wenn es der Unterhaltung dient. Wie wahr. Nun gut, heute gewinnt man nur den Eindruck, dass also kaum jemand der zweiten Generation nicht am langen Marsch durch die Institutionen teilgenommen hätte. Ich sei vielleicht an dieser Stelle nochmal daran erinnert, dass die Studentinnenbewegung selber nur aus ein paar tausend Aktiven bestand. Seit den 90ern wird, Zitat Herzog, das Jahr 68 vor allem als der Moment dargestellt, in dem eine linke Studentengeneration das Schweigen der Nachkriegszeit durchbrach und sich voll Ingrimm gegen eine ältere, vom Nationalsozialismus kompromittierte Generation stellte. Das Bild von der 68er-Generation als Tabubrecher hat eine Gegenwart zur Voraussetzung, in der die vormalige Revolte gegen den konservativen Muff familialer und staatlicher Verhältnisse als notwendiger, wenn auch etwas überschwänglicher, erster Schritt zur bewältigenden Versöhnung mit der deutschen Vergangenheit verstanden wird. Die Wunscherfüllung der Alt-68er, sich durch die Anklage der Nazi-Eltern als bessere Deutsche erwiesen zu haben und nun als Repräsentantin des durch sie entnazifizierten Staates nicht nur in der nationalen, sondern gar internationalen Gemeinschaft reüssieren zu können, trifft auf einen mehr oder weniger unbewussten Konflikt der dritten Generation. Wir gehen davon aus, dass auf politischer Ebene die Wiedervereinigung und im Privaten das versöhnende Gespräch zwischen Großeltern und Enkelinnen phantasmatisch den Beweis für den Erfolg der karthatischen Reinigung vom NS-Erbe und die Versöhnung der ersten und zweiten Generation darstellt. Zitat Schneider, die Rede von der dritten Generation hat immer auch etwas von einer Pseudobiologie. Die Rede von der dritten Generation, die Rede von der dritten Generation hat einen Beiklang von Schicksal und löst damit fast automatisch den Impuls aus, den Alp der Geschichte zu leugnen. Sprechen wir von der dritten Täterinnengeneration, so geht es uns nicht darum, ein pseudobiologisches Modell aufzustellen. Der Begriff dritte Tätergeneration meint nicht, wie uns ein Leser unseres Buches Kritteln schreibt, dass, Zitat, es sich bei der dritten Generation der Deutschen um Menschen handelt, die dieselben Taten vollziehen. Natürlich geht es darum eben nicht. Obgleich es angesichts des alltäglichen Wahnsinns natürlich angebracht wäre, sich zu fragen, wozu die Landsleute fähig sind. Wir haben aber den Begriff dritte Tätergeneration nicht aus Vermeidung der Umständlichkeit der Formulierung, die Generation, die Enkel der Täterinnen sind, sondern ganz bewusst gewählt. Beziehen wir uns in diesem Zusammenhang auf die Psychoanalyse, so sei an den Gegenstand der Psychoanalyse bei dieser Gelegenheit zu erinnern. Der Gegenstand der Psychoanalyse ist das Unbewusste, die psychische Realität, die, wie Freud betont, eine besondere Existenzform ist, welche mit der materiellen Realität nicht verwechselt werden soll. Uns interessiert die psychische Realität des Generationenverhältnisses, unbewusste Wünsche, Fantasien und Abwehrmechanismen und wie diese in der Kulturindustrie sichtbar werden. Von dritter Tätergeneration zu sprechen heißt dann eben auch nicht, wie eine Kritik lautete, Zitat, dass die dritte Generation exakt dieselben Motive, Gefühle, Denkweisen verinnerlicht hat wie die erste Generation. Es würde überhaupt gar keinen Sinn machen, zwischen erster, zweiter und dritter Generation zu unterscheiden, wenn alles der gleiche Klumpatsch wäre. Und doch erfindet sich nicht jede Generation aufs Neue. Was wir versucht haben, und was ich im Folgenden jetzt noch versuchen werde, auch an Filmen zu zeigen, ist das deutsche Generationenverhältnis als eine phantasmatische Beziehung zu beschreiben, in dem von der einen an die nächste und übernächste Generation Verknüpfungen von Unbewusstem mit Aspekten der Shoah übertragen werden. Die in der deutschen Vergangenheitsbewältigung virulenten subjektiven Abwehrmechanismen sind nicht als blinder Vollzug eines anthropologischen Schicksals zu verstehen, sondern als gesellschaftlicher Kitt in der Psyche des postnarzisstischen Subjekts. Während das Unbewusste bekanntlich keine Zeit kennt und blind automatisch das Subjekt treibt, ist die Darstellung des Verdrängten im Symptom, im Traum, in der Fehlleistung, im Film, im Roman und so weiter erfinderisch. Verdrängung bedarf einer, wenn auch unbewussten, Motivation des Subjekts. Diese Motivation stellt die Psychoanalyse stets als Konflikt vor und nicht als reibungslosen, linearen Ablauf. Die unbewussten Konflikte zwischen Kind, Vater und Mutter hinsichtlich seiner spezifisch deutschen Qualität im intergenerativen Gefüge zu denken, beruht auf der Anerkennung der simplen Tatsache, dass die Generation der Täterinnen Eltern wurden und dass das etwas mit den Kindern macht und auch deren Kinder wiederum nicht unberührt lässt. Dabei ist es hier weniger von Belang, ob die Eltern oder Großeltern in dem Sinne Täterinnen waren, dass sie selbst gemordet oder verfolgt haben. Fantasien über den eigenen Ursprung, über die Familiengeschichte in Deutschland verknüpfen sich unweigerlich mit der Möglichkeit der realen Täterschaft von Vater, Großmutter oder Onkel. Ebenso ist es bei uns dann demgemäß für die dargestellte unbewusste intergenerative Dynamik nicht entscheidend, ob die eigenen Eltern tatsächlich klassische 68er waren oder nicht. Unbewusst verknüpft sich das Bild der eigenen Eltern mit der gesellschaftlichen Bedeutung ihrer Generation. Diese wiederum schließt sich mit der ideologischen Übereinkunft einer deutschen Vergangenheitsbewältigung und der Identifizierung mit der deutschen Nation zusammen. Die Vorstellung, die eigenen Eltern hätten das ihnen von den Großeltern übertragene Nazi-Erbe verweigert und wären so zu antifaschistischen Widerstandskämpferinnen im Postnarzissmus geworden, ist bei der dritten Generation verbunden mit der entlastenden Hoffnung, die Elterngeneration habe das nationalsozialistische Erbe in der Generationenkette quasi geblockt. Die intergenerative Versöhnung braucht die Vorstellung, eine Generation habe das Nazi-Erbe verweigert. Die Ungezwungenheit, mit der die dritte Generation mit der ersten das Familiengespräch zu führen scheint, mag real der Tatsache geschuldet sein, dass die mögliche SS-Mitgliedschaft des Großvaters weniger angsterregend sein muss als die des eigenen Vaters. Doch weisen gerade die Betonung der Neutralität, die unterstrichene Distanz und der Werf, mit dem der Anspruch auf eine eigene Geschichte von der dritten Generation betont wird, zugleich auf die Abwehr der Angst einer sich geltend machenden Schuldverstrickung hin, und diese stört nicht zuletzt dabei, sich deutsch und gut dabei zu fühlen. So Mia 2003 in Was es ist: Ich fühle, wie sich alles wandelt und wie ich selber ändern kann, was mich beengt in meinem Leben, denn mit Ändern fängt Geschichte an. Fragt man mich jetzt, woher ich komme, tue ich mir nicht mehr selber leid. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Was es ist, fragt der Verstand. Wohin es geht, das wollen wir wissen und betreten neues deutsches Land. Der Wunsch nach einer schuldfreien Generationengeschichte teilen alle, doch verknüpft mit unterschiedlichen generationenspezifischen Fantasien und Ängsten. Repräsentieren die Eltern die Anklage gegenüber den Großeltern, so verspricht der interessierte Dialog nicht nur den narzisstischen Gewinn, es besser zu machen als die eigenen Eltern, sondern noch viel mehr die Chance, in Abgrenzung zur zweiten Generation einen eigenen Geschichtsentwurf zu präsentieren. Scheint es also auf den ersten Blick so zu sein, als bewege sich die dritte Generation in einer Unbefangenheit gegenüber der Familiengeschichte, zeigt sich gerade in der proklamierten Geschichtslosigkeit die historische Befangenheit der dritten Generation. Die Vorstellung, die Elterngeneration hätten mit langen Haaren, Joints, Demonstrationen und Promiskuität erfolgreich das Nazi-Erbe in sich und um sich herum bekämpft, ist vom Bild der eigenen Unschuld getragen. Die Imaginierung eines autarken Raumes gegenüber dem geschichtlichen Ballast der vorhergehenden zwei Generationen erhält ein transgeneratives Moment spezifisch deutscher Qualität. Jetzt komme ich gleich zu dem ersten Filmbeispiel. Und zwar geht es darum, dass wenn es darum geht, dass die Enkelin immer ganz gerne mit den Großeltern quatschen und immer gerne verstehen möchten, wie es in der SS denn gewesen sein muss, ist irgendwie auch klar, dass dieses einfach nur Verstehen, wie es in der SS gewesen sein muss, nicht so einfach von der zweiten Generation vollzogen werden konnte, wie ich ja eben an dem Beispiel aus dem Buch Das Erbe der Napola versucht habe, beispielhaft darzustellen. Wenn sich aber die dritte Generation in das Gespräch mit den Großeltern begibt, dann geht es darum, auch immer sozusagen um die an die dritte Generation übertragene Hoffnung der zweiten Generation, dass sich zwischen der ersten und dritten Generation beweist, dass die schlimmsten Befürchtungen der zweiten Generation gegenüber ihren Eltern doch gar nicht so schlimm gewesen seien. Das war ein langer Satz. Also was ich eigentlich nur sagen wollte, war, wenn das Gespräch zwischen Großeltern und Enkeln sozusagen zeigt, dass das eigentlich alles ganz gut funktioniert, muss die zweite Generation nicht mehr so große, sozusagen nicht mehr so stark ihre infantilen Ängste gegenüber den Eltern mobilisieren. Und diese Ängste, die bei der 68er Generation sehr virulent sind, ist immer auch mit einer Ambivalenz behaftet, nämlich zugleich sich mit den Opfern der Eltern zu identifizieren, was natürlich auch immer Angst macht, weil das heißt, ich könnte selber das Opfer meiner Eltern sein und zugleich natürlich in der Identifizierung auch immer zugleich den Täterstatus zu haben. Ich bin wie mein Vater. Ich bin genau zu dem fähig, was mein Vater macht. Und genau diese Ambivalenz zwischen der Identifizierung mit den Opfern und mit den Tätern, das zeigt sich zum Beispiel in dem Film Napola, wo es halt eben um diese nationalsozialistische Eliteschule geht, wo ich eben aus den Interviews vorgelesen habe. Kinder. Los, Verbandszeug! Schnell! Was sagt er? Ich weiß es nicht. Es bringt doch nichts! Albrecht! Спасибо. Спасибо, товарищ. Все gut. Все gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Magnie. Er ist tot. Benton, lass uns abhauen. Los! Was ist hier los? Mach Meldung, junger Mann. Gaulerker, melde 5 Kriegsgefangene auf der Flucht erschossen. Das ist der Letzte. Er ist jawohl. Der Bundesobernazi. Geh mal zur Seite, Alter. Vater, nein! Wag es nie wieder, mir in der Öffentlichkeit zu widersprechen. Hast du verstanden? Ob du verstanden hast? Ja, Vater. Gut gemacht, Jungmann. Weiter jetzt. Es sind noch genug da draußen. Los! Setz dich in Bewegung, aber schnell! Gauleiter, wir... Ich dachte, wir wären dann du. Ja, natürlich, Heinrich. Komm, Heinrich. Los, weiter! Der Traum von der unschuldigen dritten Generation ist nicht nur der Traum von einer kollektiven Geschichte jenseits der Schuld, sondern auch jenseits von Unschuld. Die in der Unschuld bedeutet in der psychischen Realität nach Auschwitz zwangsläufig Opfer sein. Elternsein bedeutet Kindern der Nazitäter und Täterinnen immer auch Gefahr, und diese Gefahr wird an der Gestalt der dritten Generation bewältigt, wie ich später noch bei das Wunder von Lernen zeigen werde. Und zwar real, aber erfolgreich, wenn die dritte Generation als versöhnendes Bindeglied zwischen erster und zweiter Generation auftritt. Diese Position erfüllt auch den Wunsch der dritten Generation selbst, anstelle der eigenen Eltern deren Konflikt zu lösen, um sich selber aus der Verwicklung zu befreien. Unbewusste Fantasien über die Eltern und Großeltern mit der Shoah verknüpfen sich mit der bewussten Wahrnehmung und Darstellung der Shoah in der Kulturindustrie. Auf diese Weise kommt es zum unbewussten Prozess der Verkopplung und Übersetzung individueller Prozesse mit der sekundären Erinnerung an die historischen Ereignisse in der Kulturindustrie. Und das lässt sich schon auf der formal ästhetischen Ebene zeigen. Also gegenwärtige deutsche Filmproduktionen, wie zum Beispiel Der Untergang, Das Wunder von Bern, Sophie Scholl, Napola, erheben alle den Anspruch einer authentischen Geschichtsschreibung. Und diese authentische Form der Geschichtsschreibung beschreibt Tobias Ebrecht, wie er auch bei dem Einladungsvortrag auf unserem Kongress in einem Vortrag dargestellt hätte, dass diese filmische Geschichtsdarstellung als authentische, mit dem Anspruch sozusagen die Wirklichkeit abbilden zu wollen und nicht repräsentieren zu wollen oder deutend darzustellen, dass das eine Art von Geschichtsbild ist, das in erster Linie, Zitat, Ausdruck von Projektionen auf die Geschichte, die der Gegenwart entstammen und bestimmten gesellschaftlichen Vorstellungen und Ideologien und Wünschen entsprechen. Das Geschichtsbild als Modus der gegenwärtigen Kitschkultur deutscher Vergangenheitsfilme präsentiert sich dem Publikum als dokumentarisches Abbild, als verdoppelte Realität dessen, was in echt gewesen sein soll. Zitat Tobias Ebrecht: Es steht bereits als Bild für das, was es bedeutet. Bedeutung und Gegenstand fallen zusammen. In diesem Sinne fordert das ikonische Bild einen Erinnerungseffekt. So wie es gezeigt wird, war es auch, weil es so gezeigt wird, wie ich es schon immer gesehen habe, weil es immer so gezeigt wurde. Ihre Erzählform ist heute die der Generationengeschichte, in der eben nicht die Formen des permanenten Umarbeitens, Tradierens und Übersetzen der historischen Erfahrung, sondern die Verleugnung dieser Verfahren im Zentrum stehen. Und in der Tat, jetzt komme ich zum Wunder von Bern, womit ich mich ja masochistischerweise etwas länger auseinandergesetzt habe, da ist der Sönke Wortmann, der Regisseur, der sagt dann, bekundet dann auch seinen Willen zur authentischen Geschichtsklitterei folgendermaßen, Zitat: Ich wollte dem Ereignis, dem Ereignis durch der WM 1954, wo die Deutschen wie durch ein Wunder Weltmeister wurden, ich wollte dem Ereignis gerecht werden, in dem alles sehr authentisch ist. Es war mir also schon sehr wichtig, möglichst akkurat genau das zu rekonstruieren, was wirklich war, um dem Mythos gerecht zu werden. Ob denn das Wunder von Bern ein patriotischer deutscher Heldenfilm sei, dann die Frage des Interviewers, und Wortmann daraufhin, patriotisch klingt immer negativ, wenn man das Wort objektiv verwendet, einverstanden. So, und beides zeigt sich auch sehr deutlich in dem Trailer. Jedes Kind braucht einen Vater. Das war echt authentisch wiedergegeben, das war richtig schön. Jeder Mensch braucht einen Traum. Geil, geil, geil, super geil. Für jung, alt und jedes Alter. Wir sind im Endspiel. Braucht eine Legende. Da musst du anschießen! Anschießen! Das Wunder von Bern. Super, einmalig. Jetzt überall im Kino. Die akkurate Rekonstruktion, und das sieht man ja, das war alles total authentisch wiedergegeben, sogar meiner Freundin hat es gefallen, diese akkurate Rekonstruktion dessen, was es war, lässt dem Mythos Gerechtigkeit widerfahren. Das ist wahre deutsche Innerlichkeit. Wenn man sich nur gründlich und akkurat durch die Geschichte durchgräbt, kommt man zum Wesentlichen der Liebe zu Deutschland. Und nun kommt der Aspekt der Generationengeschichte hinzu. Sönke Wortmann hat nicht nur gelernt, wie es in echt war, sondern auch, warum es wichtig ist, daraus eine Fußballschmonzette für die gesamte Familie zu machen. Zitat Wortmann, das ist ein deutscher Film und er ist bewusst so gemacht worden. Dieses Land braucht eine neue Gelassenheit. Je älter ich werde, desto mehr lerne ich dazu. Heute weiß ich, dass mein Vater, als er 17 Jahre alt war, dass der und in den Krieg ziehen musste, dass der nicht den Zweiten Weltkrieg erfunden hat, wie ich ihm vorgeworfen habe. Irgendwann bin ich dahinter gekommen, dass es doch Adolf Hitler war. Es gab natürlich viele Nazis, die mitgemacht haben, aber es gab auch viele Opfer. Große intellektuelle Leistung. Also es wird in das Wunder von Bern aber auch wirklich dementsprechend ein Imago aufgebaut, in der die deutsche Nation nach 54, nach dem Sieg in Bern, sozusagen im Namen des Antifaschismus eine Ordnung zwischen Geschlechtern und Generationen wiederherstellt. Diese Ordnung funktioniert nach dem Prinzip einer harmonischen Dualität, wie man sie auch in der Tat schon als Ideologie aus dem NS kennt. Mann und Frau, Kinder und Eltern sind zwar unterschieden, aber die unterschiedlichen Pole werden als sich ergänzende verstanden, verbunden ist man im Deutschsein. In diesem filmischen Modell erscheint die postnazistische Nation als eine die Gegensätze harmonisierende Einheit, während der NS die Bedeutung einer Macht bekommt, die den Einzelnen zersetzt und zerstört und diesen Einzelnen selbstzerstörerisch macht. Also man kann sich das wirklich erstmal, also auf dieser ganz platten Ebene ist es wirklich sehr interessant, sich das nochmal anzugucken, nur als kleine Anmerkung. Also wirklich dieses Modell der Vorstellung, irgendwie Mann und Frau sind sich ergänzende Pole und dann geht man aber im Volkskörper trotzdem auf und auch mit den Generationen und so weiter, inhaltlichen Ebene, wenn man sich das von der Struktur überlegt, wirklich in der Tat auch das Geschlechtermodell des Nationalsozialismus selber, was hier im Film, aber als der neue postnazistische Gegenentwurf zum Nationalsozialismus dargestellt wird. Als Vertreter der nationalen Niederlage kehrt Richard 1954, Richard Lubanski, in das heimatliche Ruhrgebiet zurück zu seiner Frau und den drei Kindern. Also das Ruhrgebiet ist ganz triest und grau am Anfang, so ein bisschen in Brauntönen, mit so Filtern wird da gearbeitet. Und ganz am Ende, als Deutschland Weltmeister ist, da ist alles ganz bunt und schön und grün. Und jetzt möchte ich eine Szene zeigen, in der Richard das erste Mal wieder zur Arbeit in sein Bergwerk runterfährt. Und da wird nämlich deutlich, inwiefern in dem Film das transportiert wird, dass der NS, die Vergangenheit im Film, den Einzelnen zerstörende Macht ist, wenn die Vergangenheit in die Gegenwart dringt. Das wird aber beim Wunder von Bern eigentlich fast nur auf der Bildebene transportiert. Also es gibt da keine Opfer, keine Nazis eigentlich. Also so viel von vor 54 wird da gar nicht thematisiert. Aber in dieser Szene sieht man das sehr deutlich. Also wer den Film jetzt nicht kennt, was man dazu wissen muss, also das ist jetzt ja hier keine besonders avantgardistische Darstellung oder so, aber in der Tat gibt es sonst in dem ganzen Film keinerlei hektische Kamerabewegung. Das ist die einzige Sequenz im Film, wo irgendwie die Konturen der Objekte verwischen und man nicht mehr so genau weiß, wo jetzt oben und unten ist. Also am Anfang begleiten ja irgendwie ein Glockenspiel seine Vater irgendwie in den Schacht, das haben wir jetzt nicht gesehen. Und im Aufzug wird er von seinen Kollegen begrüßt und dann kommen halt im Grubengang, das was wir jetzt gesehen haben, halt diese ratternden Schlagbohrer. Und dann kommt die Kamera ganz nah an Richards Gesicht und er schnappt nach Luft und seine Augen, die weiten sich. Und dann kommt irgendwie aus dem Off dann noch, das habt ihr ja vielleicht gehört, irgendwie die Geräuschkulisse eines Kriegsgefechtes, und auch diese Überlappung des Tones gibt es halt nicht. Also man weiß immer, woher die Tonquelle kommt im Film. Nur in dieser einen Sequenz kommt auf einmal etwas, wo die Tonquelle nicht angegeben ist und man erstmal nicht so genau weiß, sind das jetzt die Schlagbohrer oder nicht. Und vor allen Dingen ist die Quelle in der Vergangenheit die Tonquelle, weil der Krieg ist ja vorbei, schon seit 9 Jahren. Und das gibt es im gesamten Film sonst nicht. Das ist immer beide, selbst wenn es zwei Tonquellen im Bild, also zwei Tonquellen zum Bild gibt, ist immer der Ton von 1954, ist es immer einer, der sozusagen gleichzeitig, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie Radioübertragung oder sowas, sind immer klar, die finden zur gleichen Zeit statt. Und also an dieser Stelle vermischen sich jetzt die Schreie von Richard mit den Schreien von Verwundeten im Kriegsgeschehen, und das Bergwerk selber, die Gegenwart, wird unkenntlich und verwandelt sich nämlich in Richards innere Welt, in der die Katastrophe des Krieges wiederkehrt. Hier wird also Vergangenheit und Gegenwart in Ton und Bild und Kameraschwenks überschnitten und die Konturen der Objekte lösen sich in den Bombendetonationen auf und entmannen sozusagen Richard, und er ist nicht mehr unfähig, sich zusammenzureißen und ist sich selber wehrlos und seinen Erinnerungen ausgeliefert. Das geht auch im Film erstmal so weiter, also eine Kriegsentschädigung bekommt er auch nicht, weil er nicht wegen, was weiß ich, auch immer für, ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt in Kriegsgefangenschaft da gewesen sein soll. Auf jeden Fall, keine Ahnung, so 12 Jahre, glaube ich, war er in Kriegsgefangenschaft. Und zwar nicht, 12 Jahre in Kriegsgefangenschaft. Und zwar nicht, weil er irgendwas gemacht hätte, sondern als Zivilist war er dort gefangen gehalten. Und zwar, weil er braunen Zucker gestohlen hat. Man könnte also jetzt mal ganz platt auf der symbolischen Ebene sagen, die braune Verführung brachte Richard um seine weiße Weste. Nun gut, auf jeden Fall, Richard geht's insgesamt nicht so gut, auch wegen der Vergangenheit, die halt da in ihm noch nicht so richtig bewältigt ist, und schlägt auch seine Söhne. Und jetzt möchte ich eine etwas längere Sequenz noch zeigen, wo ganz deutlich wird, finde ich, dass die jüngere Generation, die Frauen in dem Film, sozusagen als Motor der Begründung einer postnarzisstischen guten Nation in Abgrenzung zum NS stehen. Und zwar geht es hier vor, also bezüglich der Generation, das sozusagen steht, würde ich sagen, Richard halt für die erste Generation, die Tätergeneration, und er wird im Verlauf des Films vom vielleicht eventuell Täter, aber auch schon Opfer wegen Kriegsgefangenschaft, auf jeden Fall zum Opfer und dann zum Mitglied der guten Nation. Bruno, der älteste Sohn der Familie, der ist Vertreter der 68er, das wird man ziemlich eindeutig sehen. Also natürlich ist es sozusagen auf der manifesten Filmebene, ist er natürlich der Vater, der Sohn des Vaters, und noch kann nicht 68er sein, weil man sich in 54 befindet, aber er benimmt sich einfach so und hat Konnotationen dessen, was man jetzt mittlerweile 68 zuschreibt. Und Mathis ist zugleich auch Vertreter der Enkelgeneration. Genau. Okay, dann muss ich das Wunder, also machst du das mit dem Wunder von Bern weg. Das ist zwar schade, aber das, ja, es wird eh sonst zu lang. Also ich kann euch das ja kurz so versuchen zusammenzufassen. Es ist leider nicht so eindrücklich, weil das echt geile Bilder sind. Also es passiert jetzt Folgendes. Also der kleine Mathis hatte irgendwie Stress mit seinem Vater, der wurde geschlagen, und dann hat der Vater, dann wollte Mathis halt anfangen zu weinen, und dann sagt der Vater zu Mathis, fang jetzt bloß nicht an zu heulen, ein deutscher Junge weint nicht. Okay, und dann ist halt so ein bisschen gespannte Stimmung, und dann ist es so, die Mutter hat Geburtstag und der Vater, der kocht und schenkt komischerweise nicht der Mutter was, sondern allen drei Kindern was, und der Mathis bekommt einen ledernen Fußball. Und den möchte er nun gerne seinen kleinen Freunden Atze und Blacky, das sind Kaninchen, zeigen, und läuft halt so mit dem Fußball so voll freudig, Atze, Blacky, ich muss euch was zeigen. Und dann fangen schon so bedrohliche Streiche an. Und man weiß schon, irgendwas stimmt hier nicht und der Stall ist leer. Und dann wird irgendwie klar, nun gut, er hat gerade gut gegessen und das hat seine Freunde gegessen, weil der Vater hat nämlich seine Freunde geschlachtet, weil die ja auch nicht so viel Geld haben. Und dann sieht man halt nur so, wie Mattes so überlegt, so Mensch, wo könnte das sein? Dann fragt er den Nachbarn, wo denn wohl seine Kaninchen sind, und dann kommt ihm da eine Idee, und dann macht dann so eine Mülltonne auf, dann geht so die Kamera so in den Mülleimer rein, und dann sieht man so Ohren und so Fellreste und so Fliegen, die da so rüber so surren irgendwie, und Mattes fängt an zu schreien und öffnet halt so den Mund, und man sieht halt so Mattes mit so einem ganz weit geöffneten Mund, und er läuft dann irgendwie zum Kanal und kotzt dahin. Und auch dieses Kotzen kehrt halt in mehreren Filmen, das hatten wir eben auch schon bei Napola, und das ist schon so eine Visualisierung von dem, sozusagen die Verbrechen der Eltern wieder so auskotzen halt einfach. Und und dieses Kotzen ist halt begleitet von sehr dramatischen Streichern, und dann kommt dazu dann, dann gibt es Schnitt, eine Unterredung zwischen Bruno, dem 68er, und dem Vater, und Bruno wirft halt dem Vater vor, ja, ich dachte, das hättest du auf dem Markt gekauft und so weiter, und der Vater Richard wird dann so ein bisschen sauer und sagt, er soll den Mund halten, und dann sagt der 68er Bruno halt, Mund halten und gehorchen, mehr haben sie euch da nicht beigebracht. Und Richard vollkommen aus allen Wolken, euch, was soll denn hier euch heißen? Habe ich 12 Jahre lang durchgehalten, um mich von meinem eigenen Sohn veräppeln zu lassen? Und dann sagt Bruno noch irgendwas, und dann knallt er ihm halt irgendwie ein. Und das ist dann halt so der große Crash zwischen Bruno und dem Vater. Und Bruno ist halt Sozialist und Gitarrist, und der haut dann auch ab, wo er irgendwie hin soll, nämlich in die Ostzone. Dann folgt aber noch ein klärendes Gespräch zwischen Christa und dem Mattes, dem kleinen Sohn, der gerade am Kanal gekotzt hatte. Und zwar sagt Christa, ach Mattes, jetzt stell dir doch mal vor, er wäre so gegangen wie dem Vater, als er nicht nach Hause konnte, 12 Jahre lang in russischer Gefangenschaft war der doch da, und der wollte doch so gerne nach Hause. Also, und das Interessante ist natürlich, 12 Jahre russische Gefangenschaft, 12 Jahre war der Nationalsozialismus, und 12 Jahre alt ist auch Mattes. Und im Folgenden, wie könnte ich das jetzt noch schnell beschreiben? Also es ist so, dass Christa in diesem Gespräch halt immer sagt, er soll sich doch mal in seinen Vater reinversetzen, und wenn ihm das so ginge, wie er sich gerade gefühlt hat mit den Kaninchen. Das heißt, sie identifiziert sozusagen den Schrecken der Kaninchen mit dem Schrecken, den der Vater 12 Jahre lang in der Kriegsgefangenschaft erlitten haben soll, angeblich. Und dann sagt sie, ja, wenn du dir das so vorstellst, dann ist doch der Papa auch nicht schuld. Wir können doch alle nichts dafür, aber wir können alle helfen, dass es ihm besser geht. So. Und das ist sozusagen der Schluss dieser Sequenz, und das ist, da muss man auch gar nicht viel interpretieren, was das irgendwie heißt, aber was halt sozusagen da ganz deutlich wird, ist, dass nivelliert wird die Differenz zwischen der ersten und der dritten Generation. Wenn man sozusagen damit einstimmt, dass sozusagen Mattes eher der Vertreter der dritten als der zweiten Generation ist, wird sozusagen die Differenz zwischen der ersten Generation und der dritten sozusagen nivelliert, beide sind unschuldig. Und das heißt, die dritte Generation, die wirklich natürlich erstmal nichts damit zu tun haben kann, weil er ist ja erst 12 Jahre alt, heißt sozusagen, dass, weil sie beide gleich sind, kann auch die erste Generation nicht schuld sein. Und die Frau, die das irgendwie anschiebt, ist halt Christa. Zweite Frau, die das übrigens in dem Film anschiebt, ist Annette Ackermann, eine sehr moderne junge Frau, die mit ihrem Mann darum wettet, wer denn wohl den Namen des Kindes aussuchen kann. Und Paul, ihr Mann, sagt nun, dass Deutschland bestimmt verliert, der alte Pessimist. Und sie sagt, nein, Deutschland wird auf jeden Fall gewinnen. Und wenn wir gewinnen, dann machen wir Hackfleisch aus den Ungarn oder Schaschlik. Und dann sind sie halt irgendwie im Stadion bei dem letzten Spiel, und Deutschland droht zu verlieren. Und dann ist der Paul, ihr Mann, natürlich ganz freudig, weil er darf dann ja den Namen aussuchen und sagt, also wenn es ein Junge wird, dann heißt der Rüdiger, und wenn es ein Mädchen wird, dann heißt sie Roswitha. Und daraufhin ist Annette Ackermann so entsetzt über die Namenswahl, dass natürlich diese subjektive Motivation, ihr Kind soll einen schönen Namen haben, sie zu folgender Handlung treibt, nämlich sie steht auf und schwenkt eine Deutschlandfahne und ruft Deutschland vor. Die Kamera bewegt sich dann sozusagen, hat erst Annette im Blickfeld, bewegt sich dann zurück aufs Spielfeld. Und man sieht sozusagen im Mittelpunkt den Kapitän der Mannschaft, der sich einmal halt so rumdreht, weil nämlich das gesamte Stadion auf einmal, was anscheinend nur noch aus deutschen Fans zu bestehen scheint, alle im Chor halt Deutschland vorrufen. Und diese Tat von der jungen, dynamischen Frau, die irgendwie aus höchst total unschuldiger, gar nicht nationalistischer Gesinnung, sondern einfach nur aus der Motivation, dass ihre Tochter nicht Roswitha heißen soll, sozusagen dafür gesorgt hat, dass die ganze Welt nur noch aus deutschen Fans besteht. Und das gibt der deutschen Mannschaft natürlich so viel Kraft, dass sie wie durch ein Wunder das Spiel gewinnen. So. Okay, dann ich schließe das jetzt. Ich könnte da stundenlang drüber sprechen, weil ich schließe das jetzt mal ab, damit ist es ja auch schon spät. Also das Wunder von Bern, das sieht man jetzt verleiht sozusagen am gegenwärtigen Wunsch der Identifizierung mit dem guten deutschen Kollektiv historische Beweiskraft. Aus der Niederlage verwandelt der Sieg in Bern das deutsche Kollektiv in Sieger. Und Sönke Wortmann sagt in einem Interview, ich hatte immer das Bild im Kopf, dass der Zug mit den Weltmeistern in die aufgehende Sonne fährt. Meistens steht im Abspann Ende geschrieben, aber ich habe gedacht, ob ich danach nicht Anfang stehen lassen sollte. Da ist eine Mannschaft, die vom Schicksal zusammengeführt wurde, um etwas zu erreichen. Und in gewisser Weise ist nun das Wunder von Bern die Fortsetzungsgeschichte von Dresden und der Untergang. Und auch hier sieht man sowohl auf der formal ästhetischen Ebene als auch ich gebe da sonst eigentlich nicht so viel drauf, was Regisseure zu ihren Filmen sagen, aber in diesem Fall ist es wirklich die Blödheit bei allen identisch, sodass das doch vielleicht nochmal zitiert werden kann. Nämlich der Oliver Hirschspiegel, der Regisseur vom Untergang, auch der möchte nämlich ganz authentisch, und in diesem Fall heißt authentisch immer nicht normativ deutend, sondern ganz neutral und objektiv darstellen, um auf die hinter den Schuldzuweisungen stehenden Fakten zu kommen. Zitat war das. Und noch ein Zitat. Mit diesem Film fällt es mir leichter zu sagen, dass ich ein Deutscher bin und dass es mir nicht peinlich ist. Und das Ende von der Untergang mündet sozusagen in einem märchenhaften Ausgang in die Geburt der Unschuld aus der Hitler verschuldeten Unmündigkeit. Und auch hier ist es wieder eine Frau und ein kleines Kind, die im Sonnenuntergang, also erst sieht man halt so Trümmer von kaputt gebombten Brücken und wie heißt sie nochmal, Maria Lara Sarah sitzt da, die Sekretärin von Hitler sitzt sozusagen in diesen Trümmerbergen zusammen mit dem Kind, hatte vorher gröhlende Russen mit Wodka, wo sie vorher gewarnt worden war, dem bloß nicht in die Augen zu gucken, passiert. Und dann findet der Junge halt so ein Fahrrad und dann fahren sie halt durch den schönen deutschen Wald sozusagen der Zukunft entgegen. Und in der Tat knüpft, also ästhetisch ist das alles auch wirklich relativ ähnlich. Und was man am Anfang vom Wunder von Bern sieht, ist mit einem ähnlichen Farben auch so gräulich, bräunlich, sozusagen die Kulisse von dem Ruhrgebiet, was auch kaputt ist. Also nach 9 Jahren liegen da immer noch sehr unmotiviert irgendwie ein paar Schutthaufen irgendwie rum. Also die deutschen Täter sind im Untergang mit Hitler und Goebbels 1945 zur Hölle gefahren, so die Botschaft von der Untergang. Am Ende stehen deutsche Opfer als Identifikationsfiguren bereit, wie der mutige Hitlerjunge Peter, der durch die Nazis seine Familie verlor, und Traudel Junge, Hitlers unwissende, machtlose Sekretärin. Zitat Weyand, die Sonne scheint, es ist Frühling, der Film ist vorbei. Die einzigen Personen, die in Deutschland, die in die Zukunft gehen, sind Traudel und Peter. Sie stehen symbolisch für den neuen Beginn Deutschlands. Für unschuldiges Opfer, ein unschuldiges Opfer von Hitlers deutschen Vernichtung und eine naive und ebenfalls unschuldige Sekretärin, die unbelastet von Schuld und belastet von schrecklichen Erfahrungen in die Zukunft gehen. Die Belastung der Deutschen mit schrecklichen Erfahrungen ist auch Thema in Dresden, des Buchbeitrages von Antonia Schmid in unserem Buch. Und Regisseur Richter und Produzent Hoffmann sagen nun in einem Interview, die jüngeren Generationen, so wie wir, können sich mit dem Thema, also sagen Sie irgendwie nicht ganz korrekt, können sich mit dem Thema mit einem gewissen Abstand widmen und die Perspektiven erweitern. Es ist kein Zufall, dass der Film jetzt entstanden ist. Wir können heute über die Suche und Sehnsucht nach deutscher Identität sprechen. Die Schuld ist existent, mich interessiert aber auch das Empfinden der Elterngeneration 1945 in dieser Stunde null. Schuld ist existent, aber... Dass in der Berliner Republik alle irgendwie Opfer sein können, zeigt sich auf der Bildebene. In der Inszenierung des Feuersturms, soll ich das eben nochmal versuchen zu zeigen oder soll ich versuchen, dass ich schnell zum Ende komme? Zeigen? Also so viel ist es jetzt auch nicht mehr, aber wenn ihr noch ein Beispiel sehen wollt, das wäre dann das letzte auch. Ja? Dann zeige ich euch jetzt zwei Stellen noch aus Dresden, und zwar ist das einmal eine Szene, wo also mit beiden Szenen kann man ziemlich deutlich zeigen, wie sich hier sozusagen in der filmischen Darstellung eine Darstellung von also sozusagen was auf der Bildebene erstmal reserviert war, sozusagen für Darstellung der Opfer, hier sozusagen in die Darstellung der Schicksale der Deutschen übergeht. Darum geht es sozusagen, um das sozusagen, dass ich das, also das, was man, das ist auch genau, das wollte ich sagen, genau. Beim Wunder von Bern ist es nämlich genauso, dass du am Ende des Filmes hat man halt diese Schienen, also dieses ganz klassische Schienenbild. Und es ist natürlich erstmal in ganz, ganz vielen Filmen so, dass Schienen erstmal auch für Auschwitz stehen. Und hier werden dann sozusagen die Schienen rübergezogen in die deutsche Geschichte und dann stehen auf einmal Schienen, also man sieht da so den Zug, der da so lang fährt, aber die Kameraperspektive ist relativ klassisch auf diese Schienen gerichtet, dass die jetzt auf einmal dafür stehen, dass die Züge halt in die deutsche Zukunft fahren können. Und das ist bei Dresden halt bei mehreren Szenen auch so. Und jetzt Und zwar ist es so, dass dieses Bild, das wusste ich auch nicht, darauf hat Tobias Ebrecht hingewiesen, dass diese Einstellung, dieses Bild des brennenden Menschen aus dem Fenster eine ziemlich exakte Nachstellung eines Fotos ist, was es gibt aus dem Warschauer Ghetto, wo ein Mensch aus dem Fenster auf Brennen stürzt. Und dann gibt es noch eine andere Sache. Und was noch dazu kommt, ist, dass in diesem Feuersturm, das berührt jetzt aber eine andere Ebene, diese Frau, die wir da eben gesehen haben, es ist die Protagonistin des Filmes Anna, und Anna sieht man halt später auch noch über die Trümmer von Dresden wandern, und sie hat dabei ein rotes Kleid an, und natürlich kennt man das rote Kleid aus Schindlers Liste. Das rote Kleid taucht aber auch noch in einem anderen Deutschlandfilm auf, nämlich komischerweise hat die Sequenz, die ich euch eben erzählt habe, mit Annette Ackermann im Stadion, auch da hat sie ein rotes Kleid an, und zwar als einzige im ganzen Stadion. Also man könnte halt sagen, das ist natürlich Zufall, aber es wiederholt sich halt natürlich sehr oft, und egal ob es Absicht sagen in der Inszenierung ist oder nicht, wenn ansonsten die Umgebung vollkommen grau ist, sticht ein rotes Kleid draus, verknüpft man das unweigerlich natürlich miteinander. Da drin sind Menschen. Er steht. Kohlenoxid. Gehen.

Ich weiß, ich bin der letzte Dreck. Auch der Penner weiß, wo er hingehört und hat zu Beginn der Folge sein eigenes Urteil vorweggenommen. Gleichzeitig aber sind TKKG im Namen des Antifaschismus unterwegs, auf ihre ganz eigene Art. Himmel, sind wir noch in der Mitte des Jahrhunderts? Ausrotten, ausrotten, ausrotten, hat denn niemand dazugelernt, fragt Gabi in mörderischer Stammbaum. Doch geht es auch in dieser Folge weder um die Aufklärung der Verbrechen der Verwandten von Tim, Karl, Klößchen und Gabi, deren Großeltern man sich doch so gut in ihrer eigenen Schutzstaffelbande vorstellen kann, noch um die Umtriebe heutiger Neonazis. Nichts dazugelernt, das haben in dieser Folge die Vollstrecker der Taubenvernichtung, ein fettbauchig schleimiger Protzpolitiker, für den ein fadenscheiniger industrieller Tiergiftköder produziert, zur Endlösung der städtischen Taubenfrage. Doch Herstellung von Giftfutter ist ebenso schändlich wie die Rüstungsindustrie, meint auch Kommissar Glockner und fasst damit zusammen, was TKKGs ganz eigene Lehre aus dem Nationalsozialismus ist. Nie wieder Rüstungsexporte und Tierquälerei. Die Vernichtung der Juden ist bei TKKG keine Leerstelle, sie wird nicht einfach ausgelassen, denn als Lehre und Anknüpfungspunkt der moralischen Läuterung kommt sie ständig vor. Vielmehr verschiebt sich diese vor allem auf Tierquälerei, welche für das universale Böse steht. Tierliebe ist das moralisch Gute und für die Hörerinnen eine Unschuldsgarantie. In Freiheit für gequälte Tiere nimmt Tim schon zu, also Tarzan, schon zu Beginn die Spannung, als die Bande von einem Gastwirt angepöbelt wird, nicht vor seinem Lokal rumzulungern. He, he, he, das ist ja ein Ton wie vor 50 Jahren. Sind Sie hier der Lagerkommandant? Wer hätte gedacht, dass sich der Gastwirt im Laufe der Folge zum Superbösewicht von Tiertransportunternehmer mausert? TKKG mit Hilfe eines deutschen Ökobauern die Tiere befreien und Wolf mit seiner Story, also Wolf ist der Autor, mit seiner Story das bietet, was in der Holocaust-relativierenden Werbekampagne der Tierrechtsorganisation PETA ein paar Jahre später konsequent zu Ende geführt wurde. Ja. Das kollektive Reinemachen der postnazistischen Allianz als Neutralisierung des deutschen Bodens bildet die Voraussetzung für die Entneutralisierung mit großen Gefühlen. So sagt der Hamburger Oberbürgermeister Beust, lädt dann am diesjährigen Feiertag zur deutschen Einheit mit folgenden Worten ein: Wir möchten den 3. Oktober in diesem Jahr zu einem Fest der Standort- und Kursbestimmung machen und fragen, wie steht es um die deutsche Einheit? Allerdings interessieren uns hierbei nicht Wirtschaftsdaten oder politische Analysen. Vielmehr möchten wir sozusagen die gefühlte deutsche Einheit unter die Lupe nehmen. Denn es verhält sich, denke ich, wie mit der Temperatur. Nicht die Zahlen entscheiden, sondern das Empfinden der Menschen. In der postnazistischen Allianz der Generationen einigt man sich, Schluss mit dem Vergessen, Erinnerung als Standortfaktor. Das sich authentisch neutral gebende Geschichtsbild der Deutschen in ihrer Kulturindustrie ist nationale Ideologieproduktion, Vergangenheit und Gegenwart, Bedeutung und Deutung verschmelzen zum Kitsch, in dem Geschichte verschwindet und dem Subjekt als Bild entgegenkommt, was es diesem in Form projizierter Wünsche entgegenbringt, Wohlfühlen mit Deutschland. Vielen Dank.